موعظات قصيرة تقدم. نهضنا بروق الرعودة بروق الرعودة مشينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ايت لابودا wissen, der Tag der Abrechnung wird kommen und keiner kann davor weglaufen, weder der Muslim noch der Kafir. Alle Menschen werden vor Allah subhanahu wa ta'ala versammelt und dort entscheidet sich, gehst du auf Ewigkeit in Jahannam oder gehst du in Al-Jannah? Nach welchem Ende strebst du? Willst du in Al-Jannah? Musst du Taten folgen lassen? Glaubst du, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Al-Jannah einfach so? Während wir Schirk begehen, Kufr machen und von morgens bis abends sündigen, während wir irgendwelche Rapper und möchtegern Gangster mit ihren gefälschten Gucci-Taschen eine Stellung geben, die nur Allah tabaraka wa ta'ala gebührt, während wir unsere Tage nicht mit den Gebeten füllen, nicht mit der Ibadah zu Allah, nicht mit dem Gedenken Allahs und nicht mit der Furcht vor Allah, machen wir Witze über die Religion, vernachlässigen die Religion, missbrauchen die Religion. So siehst du die Jugend, wie sie Rapper hören, die Shaitan anbeten, die in ihren Texten die Namen Allahs erwähnen, während sie von Drogen, Unzucht, Glücksspiel und all den anderen schmutzigen Sachen rappen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten oder gnadenlos vernichten. Allahumma amin. So siehst du die Jugendlichen, wie sie in der S-Bahn sitzen, mit Frauen links und rechts und Drogen in ihren Taschen. Und diese Gestalten wagen es, sich noch Allahs Namen in den Mund zu nehmen. Wallahi, fürchtet Allah, fürchtet Allah, fürchtet Allah. Was wollen diese verlorenen Seelen tun, wenn sie in diesem Zustand sterben? Allahu Akbar. Achi, pass auf dich auf. Brich den Kontakt mit jedem ab, der dir schadet. Mit jedem, der dich von Allah subhanahu wa ta'ala wegreißen will. Von jedem, der dich zu Partys ruft, zu Drogen ruft, zur Unzucht ruft, zu jedem, der dich zum Weg vom Shaitan ruft. Wallahi, die Freundschaft zu den falschen Leuten hat so manchen stabilen Bruder zurück in die Jahiliyyah befördert. Schau, wie sie den verfluchten Shaitan als lustige Clowns aus Hollywood darstellen. Wie sie in Videos sich über das Gebet lustig machen. Wie sie sich über die Bärte und lange Kleidung der Brüder lustig machen. Wie sie die Schwestern mit den islamischen Bedeckungen beleidigen, indem sie ihnen angeblich lustige Namen geben. Und nein, das kommt nicht von den Juden und Christen, sondern von den sogenannten Muslimen. Was eine Schande, diese Heuchler, die sich Islam zuschreiben und gleichzeitig auf den Islam spucken. Und wisse, Bruder, wir sind mit Schuld daran, da wir nichts dagegen tun, weil wir nicht mehr das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten, so wie Allah tabaraka wa ta'ala es uns befohlen hat. Sobald jemand diesen Bestandteil der Religion praktiziert, kommen sie von allen Seiten und sagen, man stiftet Fitna. Doch seit wann ist es Fitna stiften, wenn man gegen das Schlechte vorgeht? Seit wann ist es Fitna stiften, wenn man die Religion Allahs verteidigt? Seit wann ist es Fitna stiften, wenn man die Menschen vor dem Schirk warnt? Seit wann ist es Fitna stiften, wenn man sagt, dass die Gesetzgebung einzig allein Allahs ist und dass jeder, der sich diese Eigenschaft zuschreiben möchte, ein Tarot ist, von dem man sich lossagt und auf dem man den Takfir spricht? Wer all dies als Fitna stiften bezeichnet, hat weder Wissen in der Religion, noch die Berechtigung, diejenigen zu tadeln, die dies praktizieren. Walhamdulillah sind wir keine Murdia, die von morgens bis abends damit beschäftigt sind, sich bei den Feinden Allahs einzuschleimen. Vielmehr haben wir die Aufgabe, die Menschen zum Tawhid zu rufen, die Menschen zu Al-Wala wal-Bara zu rufen, die Menschen zum Kufr bit-Tagut zu rufen. Und all das nach dem Verständnis der Salaf und nicht nach dem Verständnis von einem Hinterhof-Hodja, der zu Wahlen aufruft, mit dem Staatsschutz zusammenarbeitet oder sonstige abscheuliche Dinge tut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns nur mit La ilaha illallah sterben lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den richtigen Weg weisen und uns die Wahrheit von der Falschheit erkennen lassen, auf dass wir zu der siegreichen Gruppe gehören werden und nicht zu denen, dessen Ende ein übles ist.